die Zeit im Nu. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Hallo, ich bin Conny. Bestimmt habt ihr mich schon auf dem Bild gesehen. Und jetzt könnt ihr mich auch hören. Inzwischen bin ich ja schon viel größer. Aber ich weiß noch genau, wie das war, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Da war ich gerade erst 3 geworden. Und im Kindergarten war es völlig anders als zu Hause. Da gab es zwar eine Menge Spielzeug, aber auch ganz viele andere Kinder. Conny zieht heute ihr schönstes Kleid an. Das blaue mit den vielen Blümchen. Conny hat nämlich Geburtstag. Sie ist jetzt 3 Jahre alt. Endlich alt genug für den Kindergarten. Darauf freut sich Conny schon lange. Sonst ist sie nur montags mit Mama zum Spielkreis gegangen. Aber im Kindergarten kann sie jeden Tag mit anderen Kindern spielen. Und weil Conny Geburtstag hat, liegen lauter bunte Geschenkpakete vor ihr. Was da wohl drin sein mag? Oh, ist das alles für mich? Ja, Conny, pack doch mal aus. Vielleicht ist da etwas für den Kindergarten drin. Kindergarten? Ja, Mama, ich bin jetzt 3. Jetzt komme ich in den Kindergarten. Stimmt. Und im Kindergarten brauchst du viele Sachen. Zum Beispiel... Nichts sagen. Was ist das? Ein Rucksack, Conny. Da kannst du alles hineintun, was du für den Kindergarten brauchst. Bunt. Und Hausschuhe. Sind die aber weich. Mama, sind die auch für den Kindergarten? Ja, natürlich, Conny. Alle Kinder im Kindergarten haben Hausschuhe an. Oh, das ist meine Lieblingsfarbe. Auch rot? Gummistiefel. Ja, mein Schatz. Rot wie deine Schleife. Die Gummistiefel wirst du brauchen, wenn ihr draußen spielt oder mit der ganzen Kindergartengruppe in den Park geht. Ich freue mich so auf den Kindergarten. Jetzt ist Conny 3 Jahre alt. Sie hat einen kleinen bunten Rucksack, rote Hausschuhe und rote Gummistiefel dazu. Alles für den Kindergarten. Conny kann es kaum abwarten, dass sie zum Kindergarten gehen darf. Aber noch ist es nicht so weit. Erst einmal muss sie noch zum Kinderarzt, denn nur gesunde Kinder dürfen in den Kindergarten gehen. Schon bald fährt Mama mit Conny zum Kinderarzt. Und da geht alles ganz schnell. Der Arzt drückt mit einem Stäbchen ein wenig auf Connys Zunge und guckt tief in ihren Mund. Mit einer kleinen Lampe leuchtet er in ihre Ohren. Er kitzelt ihren Bauch und wuschelt ihre Haare durcheinander. Dabei waren die gerade gekämmt. Aber der Arzt muss nachsehen, ob etwas drin ist. Doch es ist alles in Ordnung. Conny darf in den Kindergarten. Endlich ist der erste Kindergartentag fast da. Da ist Conny jetzt doch ein bisschen komisch zumute. Am Abend vorher redet sie lange mit Mama darüber, wie es wohl sein wird. Spielen die anderen Kinder mit mir? Ist die Frau im Kindergarten nett? Und was ist, wenn ich Hunger habe? Kann ich da auch etwas trinken? Langsam, Conny, langsam. Also, die anderen Kinder sind bestimmt nett. Und die Erzieherin ist ja auch immer dabei und passt auf. Und wenn du Hunger oder Durst hast, bekommst du sicher etwas. Na, auf jeden Fall sollten wir morgen vorher zum Bäcker gehen und dir noch etwas zu essen holen. Aber Spielen wir da immer drinnen oder auch draußen? Natürlich ist da ein ganz toller Spielplatz draußen. Außerdem gebe ich dir deine Regenjacke mit. Und du hast ja auch die schönen neuen Gummistiefel. Warte, da fällt mir noch was ein. Du sollst ein Foto für den Geburtstagskalender mitbringen. Das müssen wir noch heraussuchen. Ich hol mal eben den Karton mit den Fotos. Ja, die Fotos. So, hier ist der Karton. Oh ja, das hier ist doch süß. Was? Das? Ah, das mit deiner Lieblingsschleife? Ja, das. Mama. Ja, Conny, was ist denn? Ich fühle mich so komisch. So kribbelig. Natürlich bist du aufgeregt, Conny. Der Kindergarten ist ja auch etwas ganz Neues für dich. Aber ich weiß genau, dass du dort viel Spaß haben wirst. Außerdem bringe ich dich hin. Du musst also nicht ganz allein zum Kindergarten gehen. Das ist gut. Am nächsten Morgen wird Conny von Mama geweckt. Conny, aufstehen! Ich bin schon wach. Conny läuft ins Badezimmer und wäscht sich mit viel Wasser. Dann holt sie ihre Lieblingslatzhose und den rot geringelten Pullover aus dem Schrank. Sie zieht sich ganz allein an. Schließlich ist sie jetzt ein Kindergartenkind. Nicht mal bei den Schuhen muss Mama helfen, denn die haben einen Klettverschluss. Nur die rote Schleife bindet Mama ihr ins Haar. Ohne Schleife geht Conny nicht aus dem Haus. Hast du alles? Mein Rucksack! Beinahe hätte Conny ihren Rucksack vergessen. Und den braucht sie doch. Für die Hausschuhe und die Gummistiefel und für das zweite Frühstück im Kindergarten. Dafür holen sie, wie besprochen, Hörnchen und Kakao beim Bäcker. Die Verkäuferin will Conny das Hörnchen wie immer gleich in die Hand geben, aber Conny erklärt ganz stolz: Das ist doch für den Kindergarten. Im Kindergartenflur sind viele Haken mit bunten Bildern daneben. An den meisten hängen schon Taschen, Rucksäcke und Jacken. In den Fächern darunter stehen Schuhe und Gummistiefel. Conny darf sich einen freien Haken aussuchen. Ich möchte den mit der Sonne. Den sollst du haben. Hallo, ich bin Hanne. Freut mich. Ich bin die Mutter von Conny. Und ich bin Conny von Mama. Das habe ich mir schon gedacht. Hast du denn auch ein Foto für den Geburtstagskalender mitgebracht, Conny? Ja, hab ich. Was ist denn ein Geburtstagskalender? Aus den Fotos von allen Kindern einer Gruppe basteln wir jeweils einen Kalender mit den Geburtsdaten dazu. Dann wissen wir immer ganz genau, wann ein Kind Geburtstag hat. Und den feiern wir natürlich dann alle zusammen. Schade, dass ich schon Geburtstag hatte. Oh, Conny, du wirst heute genug damit zu tun haben, alle kennenzulernen. Aber ich muss jetzt gehen. Kannst du nicht hier bleiben? Nein, Conny, das geht nicht. Zieh mal schön deine neuen roten Hausschuhe an. Ja, mach ich. Na, die sind aber schön. So, und jetzt kleben wir gleich dein Foto in den Kalender. Oh ja. Mama, kommst du vielleicht doch mit? Nein, Conny. Geh du nur zu den anderen Kindern. Ich hol dich später wieder ab. Hanne nimmt Conny an der Hand. Conny winkt Mama noch einmal zu und geht dann mit Hanne in den Gruppenraum. Hier spielen schon viele Kinder. Der Geburtstagskalender hängt an der Wand. Es sind 12 Igel aus braunem Karton. Conny ist nämlich in der Igelgruppe. Auf dem Rücken tragen die Igel große rote Äpfel mit den Fotos der Kinder. Dann kleben wir dein Foto mal in diesen Apfel, neben den von der Xenia. So. Schön. Xenia zieht Conny gleich in die Kuschelecke. Hier liegen allerlei große, viereckige Kissen und Decken herum. Aus denen kann man sich eine wunderbare Höhle bauen und sich richtig darin verstecken. So spielen die Kinder eine Weile. Und dann ist es Zeit für das Kindergartenfrühstück. Frühstück! Heute dürfen Sie Mire und Lars den Geschirrwagen aus der Küche holen. Klasse! Kommen Sie, Mire. Jeder nimmt sich eine Tasse und einen Teller oder ein Schälchen. Es gibt roten Tee und Mineralwasser für alle Kinder. Möchtest du den Tee mal probieren, Conny? Mhm. Komm her mit deiner Tasse. Ich gieße dir etwas ein. Oh ja. So. Danke. Schmeckt lecker. Alle packen ihr Frühstück aus. Jan holt ein Brot mit Salat und Käse aus seiner blauen Frühstücksdose. Xenia hat Apfelstückchen und ein Knäckebrot mitgebracht. Jolanda isst Cornflakes mit Joghurt. Julia, was hast du denn? Erdbeeren. Und du? Toll, ich habe ein Hörnchen. Wenn du willst, können wir teilen. Ich gebe dir Erdbeeren und du mir was von deinem Hörnchen. Ja, aber morgen will ich auch so ein buntes Frühstück in einer Dose haben. Mhm. Nach dem Essen räumen alle ihr Geschirr auf den Wagen. Dann dürfen Xenia und Jolanda den Wagen in die Küche zurückfahren. Während die Kinder den Geschirrwagen in die Küche fahren, geht Conny zu Hanne. Darf ich jetzt nach Hause? Nanu, gefällt es dir hier nicht? Doch. Ah, ich verstehe. Musst du mal? Mhm. Ich auch. Dann kommt mal mit. Conny, ich zeige dir, wo die Toiletten sind. Conny und Julia folgen Hanne zu den Klos. Es gibt mehrere und die sind viel kleiner als zu Hause. Wenn Conny drauf sitzt, zappeln die Beine nicht in der Luft. Aber man kann die Tür nicht abschließen. Zum Glück passt Julia auf, dass niemand hereinkommt. Es gibt auch drei Waschbecken. Und Conny muss nicht einmal auf einen Hocker steigen, um in den Spiegel sehen zu können. Und wo kann ich mir die Hände abtrocknen? Schau mal, hier kannst du ein Papiertuch aufziehen. Nachdem sie sich die Hände gewaschen und abgetrocknet haben, gehen Conny und Julia zurück in den Gruppenraum. Gerade hat Hanne alle Kinder zusammengerufen. Wer möchte eine Geschichte hören? Ich! Alle Kinder wollen eine Geschichte hören. Schnell laufen sie in die Kuschelecke und machen es sich mit den Kissen bequem. Habt ihr es euch alle gemütlich gemacht? Ja. Dann kann es ja losgehen. Also, ich lese euch jetzt die Geschichte von der Katze Minka vor. Die kleine Minka war ganz traurig, denn sie hatte ihr Zuhause verloren. Deshalb beschloss sie eines Tages, in die große, weite Welt zu gehen. Gespannt hören die Kinder, wie die Katze Minka auf der Suche nach einem neuen Zuhause in den Zoo schleicht, viele Tiere kennenlernt und aufregende Abenteuer erlebt. Danach können die Kinder weiterspielen, wozu sie gerade Lust haben. Conny möchte malen. Zusammen mit ihrer neuen Freundin Julia geht sie zum Maltisch, wo Papier und viele bunte Stifte liegen. Was malst du denn da? Siehst du das nicht? Das ist die Katze Minka. Die ist gestreift. So längs. Dann male ich Bello. Wer ist denn Bello? Bello ist der Hund von unserer Nachbarn. Die beiden malen so lange, bis sie plötzlich keine Lust mehr haben. Und was machen wir jetzt? Was ist denn das da? Hanne, was ist das? Das ist eine Murmelbahn aus Holz. Da kann man Autos und Murmeln herunterrollen lassen. Seht ihr? So geht das. Dürfen wir damit spielen? Natürlich. Ihr dürft mit allem spielen, was hier ist. Conny lässt jedes Auto und jede Murmel einmal von oben herunterkullern. Bald wollen auch andere Kinder mitspielen. Semire probiert aus, ob man zwei Autos gleichzeitig fahren lassen kann. Lars legt alle Murmeln auf einmal auf die Bahn. Und Julia schleppt eine zweite Murmelbahn an, damit sie die Murmeln um die Wette rollen lassen können. Als nächstes entdeckt Conny die Waage mit den beiden großen Waagschalen. Sofort schleppt sie Stück für Stück die Kuscheltiere dorthin. Der Teddy, der Elefant, das Schaf und die Maus. Das ist aber eine schwere Maus. Ja, die ist fast so schwer wie der Teddy. Aber der Elefant ist bestimmt am schwersten. Nein, guck mal, das Schaf, das ist am schwersten. Ja, da bleibt diese Seite immer unten. Oh, schade, dass die Waage so klein ist. Ich bin bestimmt viel schwerer als das Schaf. Wollt ihr jetzt nach draußen auf den Spielplatz? Ja! Gut, dann wollen wir mal ganz schnell alle zusammen hier aufräumen und dann können wir nach draußen. Aufräumen, das muss ich zu Hause auch immer. Na los, ich helfe euch. Je eher wir fertig sind, umso schneller geht's raus. Na gut, ich tue die Bausteine in die Kiste. Wer hilft mir? Janik, nimmst du die Klötze bitte? Okay. Und Sandra das Papier und die Stifte, ja? Und Katrin, hilfst du ihr dabei? Nach dem Aufräumen gehen alle Kinder aus dem Kindergarten nach draußen. Sie klettern und schaukeln, sie buddeln und toben, sie fahren Roller und bauen Burgen im Sand. Jolanda übt Seilspringen. Katja und Sophie spielen Ball. Conny dreht sich mit Julia im Spielkreisel, bis ihnen ganz schwindelig ist. Ui, mir dreht sich alles. Soll ich dir den Kindergarten zeigen? Den Kindergarten? Den kenne ich doch schon. Nein, nicht den. Den Kindergarten. Julia zieht Conny um die Hausecke. Und da gibt es ein richtiges Stück Garten für die Kinder, in dem sie selbst etwas pflanzen können. Das sind Bohnen, die wachsen jeden Tag ein großes bisschen. Und das sind Sonnenblumen. Jeder von uns hat eine gepflanzt. Und was ist das? Das ist Petersilie. Probier mal. Das kann man essen. Lecker. Dann bewundern die beiden noch die Wiesenblumen, die bunt durcheinander in einer alten Badewanne wachsen. All die Blumen kommen aus kleinen Wildblumensamen, die die Kindergartenkinder hier ausgesät haben. Gleich nimmt sich Conny vor, Hanne zu fragen, ob sie auch einmal etwas pflanzen darf. Eine Weile bewundert Conny noch mit Julia die Blumen. Dann hören sie Hanne wieder rufen. Kinder, kommt wieder herein. Wir wollen ja noch Geburtstag feiern. Ja. Ein Geburtstag? Wir kommen. Aber erst putzt bitte eure Schuhe ab und zieht wieder die Hausschuhe an. Und klopft eure Kleidung aus, damit ihr nicht den ganzen Sand mit hereinbringt. Ja, machen wir. Wer mag denn nur Geburtstag haben? Gleich darauf erfährt Conny es. Im Kindergarten sind die Vorhänge zugezogen. Die Kinder setzen sich im Kreis um den Tisch herum. Auf dem Tisch steht die Geburtstagslokomotive mit einer großen 4 in der Mitte und mit 4 Kerzen, die Hanne jetzt anzündet. Es hat ja doch jemand Geburtstag. Richtig, Conny. Emil feiert heute seinen 4. Geburtstag. Siehst du? Hier am Geburtstagskalender hängt das Bild von Emil. Und das Datum daneben ist das von heute. Deshalb singen wir alle dem Emil jetzt erst einmal ein Geburtstagsständchen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Emil, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Emil, zum Geburtstag viel Glück. Während die Kinder singen, bekommt Emil eine goldene Papierkrone aufgesetzt. Dann muss er die Kerzen auspusten. Puste mal deine Geburtstagskerzen aus, Emil. Feste! Auspusten, auspusten, auspusten! Oh, bravo, Emil! Klasse! Dann packt Emil seine Geschenke aus. Anschließend verteilt er kleine Kuchen an die Kinder. Die hat seine Mutter selbst gebacken. Sie schmecken ganz süß. Zuletzt wird noch das Schlusslied gesungen, wie jeden Tag im Kindergarten. Conny ist rundum begeistert von ihrem ersten Kindergartentag. Nur eines ärgert sie immer noch. So ein Pech, dass ich gerade Geburtstag hatte. Sonst würde ich auch bald die goldene Krone bekommen und noch einmal Geschenke. Und ich wäre das wichtigste Kind im Kindergarten. Und ich dürfte die Kerzen ausblasen. Und alle würden meinen Geburtstag feiern. Für heute ist der Kindergarten aus. Vor der Tür stehen auch schon die Mamas und ein paar Papas, um ihre Kinder abzuholen. Das ist eine Aufregung. Mama, Mama! Ja, Conny, was ist denn los? War es so schlimm? Nein, nein, nicht schlimm. Toll! Du weißt doch, die Geburtstagsfotos. Ich meine, das Foto für den Geburtstagskalender. Mhm. Der Emir hat nämlich Geburtstag und er hat Kuchen mitgebracht. Mhm. Und Geschenke hat er auch. Und wir haben gesungen und ich habe ein Bild gemalt. Oh, wie schön. Eine Katze. Und ich habe auch eine schöne Überraschung für dich. Papa hat sich extra von der Arbeit freigenommen, um dich abzuholen. Ihr wartet draußen. Lauf nur. Oh ja. Papa, Papa. Wie der Blitz rennt Conny hinaus, um ihrem Papa um den Hals zu fallen. Dann läuft sie schnell noch einmal hinein, um sich von Hanne zu verabschieden und das Bild von der Katze zu holen. Mama nimmt Connys Rucksack und unterwegs hat Conny ihnen so viel zu erzählen. Die Julia ist ganz nett und die Hanne auch. Und wir waren auch draußen. Da gibt es einen richtigen Garten für Kinder. Oh. Mit Sonnenblumen und Bohnen und Wildblumen. Oh, toll. Bestimmt kann ich da auch mal was pflanzen. Und eine Kuschelecke gibt's. Also drinnen. Und eine Murmelbahn. Und Papa soll noch das Bild von der Katze Minka sehen. Das habe ich gemalt. Und ich habe roten Tee getrunken. Ja, ich hatte Mama und Papa wirklich viel zu erzählen. Und dabei war dies nur mein erster Tag im Kindergarten. Und noch nicht der erste Tag in der Schule, mit Schultüte und Stundenplan und allem, was es da noch so gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich mich damals riesig auf den nächsten Tag im Kindergarten gefreut. Und auf jeden weiteren Tag. Und auf meine Freundin, die Julia. Und, nein, jetzt ist es erst einmal genug. Hauptsache, ihr freut euch genauso auf die nächste Conny-Geschichte. Nun wisst ihr auch, wie das war, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Im Kindergarten hat es mir dann immer gut gefallen. Nicht nur am ersten Tag. Wir haben auch mal einen Laternenumzug gemacht und sind sogar alle zusammen mit dem Bus gefahren. Und wir haben noch ganz viele Geburtstage gefeiert. Meinen auch. Wir haben viel gespielt und gemalt und uns Geschichten erzählt. Lena hat mir auch mal eine Geschichte erzählt. Dachte ich. Aber das war dann gar keine Geschichte, sondern wirklich wahr. Naja, da wollte ich das dann auch gleich. Ich bin nämlich furchtbar neugierig, sagen Mama und Papa immer. Ist doch egal. Oder auch nicht, weil das ist nämlich gut, dass ich deshalb schwimmen gelernt habe. Lena ist genauso alt wie Conny. Aber Lena kann etwas, das Conny noch nicht kann. Schwimmen. Das behauptet Lena jedenfalls. Was malst du denn, Lena? Ein Pferdchen. Ein Pferdchen? Sie sieht doch kein Pferdchen aus. Das hat ja überhaupt keine Beine. Die braucht es auch nicht. Es ist nämlich ein Seepferdchen. Ein Seepferdchen? Das gibt es doch gar nicht. Doch, Conny, gibt es doch. Seepferdchen leben im Wasser und können ganz toll schwimmen. Wirklich? Ja, und ich bin auch ein Seepferdchen. Ich kann nämlich auch ganz toll schwimmen. Ich habe sogar mein Seepferdchen-Abzeichen gemacht. Echt? Toll! Lena? Ja? Was ist denn ein Seepferdchen-Abzeichen? Das ist so ein Aufkleber. Nein, Aufnäher. Den näht die Mami auf den Badeanzug. Und den bekommt man auch einfach so. Nein, da muss man für schwimmen können. Einmal ganz rüber. Durch das ganze Becken? Ja, ganz rüber schwimmen. Ohne Hilfe und ohne Schwimmflügel. Und tauchen muss man auch. Man muss einen Ring vom Boden holen. Mit der Nase unter Wasser. Ja, und mit Augen auf, weil man den Ring ja sehen muss. Ui, das will ich auch. Conny mag Wasser. Sie ist gern in der Badewanne. Und wenn das Wasser nicht so kalt ist, geht sie auch mit Schwimmflügeln und Schwimmreifen ins Kinderbecken. Und wenn dann noch ihr Wasserspielzeug dabei ist, will sie überhaupt nicht mehr raus. Aber untertauchen, das hat sie nicht so gern. Und ohne Schwimmflügel schwimmen kann sie auch nicht. Aber wenn Lena das kann, will Conny das auch können. Nach dem Kindergarten muss sie unbedingt ganz schnell nach Hause laufen und Mama davon erzählen. Mama, Mama, Lena hat das Seepferdchenabzeichen gemacht. Das Seepferdchen? Dann kann Lena ja schon richtig schwimmen. Ja, Mama, und ich will auch. Mama, Mama, darf ich auch richtig schwimmen lernen? Weißt du, dass du schon mal schwimmen gelernt hast? Ich? Hm. Nein. Oder meinst du mit Schwimmflügeln? Nein, aber als du ganz klein warst, ein Baby, da waren wir einmal in der Woche zum Babyschwimmen. Ein ganz kleines Baby? So klein? Ja, ungefähr. Aber dann sind wir irgendwann nicht mehr hingegangen. Und deshalb kannst du auch noch nicht richtig schwimmen. Aber jetzt will ich ein Seepferdchen sein. Mama, bitte. Ja, Conny, es ist doch sehr wichtig, dass man schwimmen kann. Ich rufe gleich mal für dich im Schwimmbad an. Oh ja, Mami. Das macht Connys Mama auch. Und Conny hat Glück. Für das Seepferdchenabzeichen. Da haben Sie Glück. Übernächste Woche fängt der nächste Kurs an. Und da ist genau noch ein Platz frei. Bringen Sie Ihre Tochter nur vorbei. Mhm. Ja, vielen Dank, das mache ich. Conny, es klappt. Oh, wie schön! Jetzt kann Conny nur noch eines tun. Voller Ungeduld auf den ersten Schwimmtag warten. Doch halt, man braucht nur eine gute Idee und dann wird das Warten nicht zu lang. Conny, was machst du denn da? Ich bade! Schon wieder? Du warst doch gestern erst in der Badewanne. Ich weiß. Aber ich muss doch tauchen üben. Conny ist zwar für den Schwimmkurs angemeldet, aber wie die anderen Kinder muss sie warten, bis der ersehnte erste Schwimmtag gekommen ist. Und irgendwann ist es dann schließlich soweit. Conny und ihre Mama können die Schwimmsachen zusammenpacken. Soll ich den Badeanzug schon anziehen? Nein, Conny, sei nicht so ungeduldig. Den kannst du auch noch im Schwimmbad anziehen. Was müssen wir denn alles mitnehmen? Ein großes Handtuch. Ja, auf jeden Fall deine Schwimmflügel. Schwimmflügel? Aber ich muss doch ohne Schwimmflügel schwimmen können. Na ja, noch kannst du es ja nicht. So, dann noch die Föhngroschen, damit wir dir hinterher die Haare trocknen können. Und einen großen Kamm. Ja, das wär's. Dann geht es los. Mama weiß genau, wo und wann der Schwimmkurs stattfindet. Woher Erwachsene sowas immer alles wissen? Ich glaube, ich will auch groß werden und alles wissen. Mama bringt Conny zum Schwimmbad und geht mit ihr in eine Umkleidekabine. Conny zieht ihre Sachen aus und Mama hängt sie in einen Schrank. Und dann kann Conny endlich ihren Badeanzug anziehen. Mama pustet in der Zwischenzeit Connys Schwimmflügel auf. Nachdem Conny umgezogen ist, geht sie zu den Duschen. So. Jetzt ist es warm. Ach, eigentlich könnte ich doch die ganze Zeit unter der Dusche stehen bleiben. Hier ist es schön. Es gefällt Conny, wie die warmen Wasserstrahlen auf ihren Körper prasseln. Aber als die anderen Kinder den Duschraum verlassen und zum eigentlichen Schwimmbad gehen, eilt Conny schnell hinterher. Nur nicht zu schnell, damit sie nicht ausrutscht. Nein, ich kann nicht die ganze Zeit duschen. Ich will doch das Seepferdchenabzeichen machen. Dann steht Conny mit den anderen aufgeregten Kindern am Badebecken. Der Bademeister kommt, ein großer Mann mit einem T-Shirt, einer kurzen Jeans und Badelatschen. Er sieht nett aus und hört sich auch nett an. Es ist ja toll, dass ihr alle da seid. Wollt ihr denn auch wirklich schwimmen lernen? Ja, natürlich. Das ist prima. Ich will es euch nämlich gerne beibringen, aber ganz langsam, nur keine Angst. Es wird euch mächtig Spaß machen. Habt ihr alle eure Schwimmflügel richtig an? Ja. Ja, alles in Ordnung. Und lass mal bei dir schauen. Ja, das sitzt richtig gut. Okay, dann setzt euch doch erstmal alle an den Beckenrand. Ja. So, genau. Ein bisschen weiter nach links und etwas in die Mitte? Ja. Richtig. Ein bisschen weiter auseinander und genau. Und jetzt patscht mal alle ordentlich mit den Beinen im Wasser rum. Super. Wasser ist nämlich nass und daran habt ihr euch jetzt schon mal gewöhnt. Dann könnt ihr alle mal ganz ins Wasser gehen. Manche Kinder springen gleich hinein ins Wasser. Einige können sogar schon etwas schwimmen. Entweder paddeln sie wie junge Hunde oder sie versuchen es mit richtigen Schwimmbewegungen. Andere trauen sich nicht sofort ins Wasser. Aber der Bademeister zeigt ihnen, dass sie keine Angst haben müssen. Ihr könnt unbesorgt alle ins Wasser gehen, ich passe auf. Das Wasser ist ganz warm und seht mal, das ist ein Nichtschwimmerbecken. Das Wasser hier reicht euch gerade mal bis zu den Schultern. Ihr könnt also alle bequem darin stehen. Ja, das ist toll. Guck mal, ich kann paddeln. Ja, ich auch. Ja. Mach das Spaß hier. Ein buntes Treiben ist es. Alle Kinder paddeln, planschen und spritzen nach Herzenslust im Nichtschwimmerbecken. Der Bademeister lässt die Kinder extra nur spielen, damit sie sich ans Wasser gewöhnen. Sie spielen zum Beispiel Eisenbahn. Dann spielen sie Ringelreihen. Conny fasst sich mit zwei Mädchen und zwei Jungen an den Händen. Das eine Mädchen hat rote Haare und einen weißen Badeanzug mit großen blauen Punkten. Das andere Mädchen ist blond, hat ein fröhliches, rundes Gesicht und trägt einen grünen, gemusterten Badeanzug. Die Jungen haben lila und blaue Badehosen an. Und alle tragen ihre Schwimmflügel. Schwimmflügel sind natürlich keine richtigen Flügel, sondern kleine, aufblasbare Reifen, die über die Arme gestreift werden. Aber das weiß ja jeder. Beim Ringelreihen fassen sich alle an den Händen, sie gehen im Kreis und bei husch, husch, husch tauchen alle ihr Gesicht ins Wasser. Viel zu schnell ist die erste Schwimmstunde um. Doch die erste Schwimmstunde ist eben nur die erste Schwimmstunde. Und das heißt, dass nach der ersten Schwimmstunde auch bald die zweite Schwimmstunde kommt. Wieder kann Conny es kaum erwarten. Als es dann endlich losgeht, ist sie aber gar nicht aufgeregt, sondern ganz konzentriert. Schaut mal alle zu mir her und seht genau hin. Denn ich zeige euch die Schwimmbewegung jetzt zuerst einmal im Trockenen. Mit den Armen macht ihr so. Ja. So? Und genau. Und dann nach außen. Richtig. Ja. Ne, ganz nach außen. Und dann so zurück. Ja, ja, gut. Oh, ich kann das nicht. Das schaffst du auch. Pass mal auf. Mach nochmal mit. So nochmal. Mit den Armen macht ihr so. Ja, genau. Dann nach außen. Prima. Ganz nach außen. Und dann so zurück. Ja, gut. Ja, langsam geht's. Noch einmal. Also, mit den Armen macht ihr so. Genau. Fleißig machen alle Kinder die Schwimmbewegungen nach. Zuerst mit den Armen, dann kommt jeweils ein Bein dazu. Nach den Trockenübungen geht es ins Wasser. Conny probiert alles aus und sie denkt, es ist gar nicht so einfach, die Arme und Beine gleichzeitig richtig zu bewegen. Meine Beine sind schließlich ganz woanders als die Arme. Hier, Conny, nimm die Schwimmmatte. Okay. Du hältst dich einfach mit beiden Händen daran fest. Und dann kannst du zuerst mit den Beinen üben. Später legst du dich dann mit dem Bauch auf die Matte und dann kannst du üben, die Arme richtig zu bewegen. Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Und wann kann ich alles zusammen? Hinterher, wenn du erst die Beine und dann die Arme geübt hast, dann bleibst du noch auf der Matte und versuchst mal, beides gleichzeitig richtig zu machen. Ich schau dann wieder bei dir vorbei, Conny. Ist gut. Auch die anderen Kinder paddeln mit ihren Schwimmmatten im Becken herum. Es sieht aus, als wenn lauter kleine Boote mit Außenbordmotor durcheinander schippern. Am Ende jeder Stunde dürfen die Kinder toben, spielen und vom Beckenrand ins Wasser springen. Das liebt Conny besonders, weil es so schön spritzt. Thank you. In jeder Schwimmstunde haben Conny und die anderen Kinder viel Spaß. Und in jeder Schwimmstunde lernen sie ein bisschen mehr. Bald kann Conny die Schwimmbewegungen, natürlich schon lange ohne Schwimmmatte, wirklich gut. Guck mal, ist das richtig so? Perfekt. Weißt du was, Conny? Ich glaube, wir können jetzt deine Schwimmflügel austauschen gegen einen Styroporgürtel, den du dir um den Bauch bindest. Schau mal, der Patrick hat auch schon so einen Gürtel um. Lass dir von Patrick mal zeigen, wie man den Gürtel umbindet. Oh ja, ich will einen Styroporgürtel. Patrick, zeigst du mir das? Na klar, Conny. Natürlich hilft Patrick Conny dabei, die Schwimmflügel abzumachen und den Gürtel umzubinden. Beim nächsten Mal schafft Conny es dann auch alleine. Und dann übt Conny das Schwimmen mit dem Gürtel. Jedes Mal hat der Styroporgürtel weniger Styroporpäckchen. Conny ist ganz stolz, als sie schließlich ohne Gürtel über Wasser bleibt. Ich kann schwimmen! Ich kann schwimmen! Ich kann schwimmen! Super, Conny! Aber nicht das ganze Becken austrinken. Halte lieber an, bevor du sprichst. Ich muss sowieso weiter schwimmen. Guck! Ohne Gürtel kann Conny auch gut tauchen. Bald taucht sie unter den Beinen des Bademeisters hindurch und holt Ringe vom Boden des Beckens. Komm, wir tauchen um die Wette. Wer schneller einen Ring vom Boden aufheben kann. Oh ja. Keine Ich hab meinen Ring. Und jetzt schwimmen wir zum Rand. Der Erste ist... Ich bin Erster. Conny kann jetzt schwimmen und tauchen. Für das Seepferdchenabzeichen reicht das aber noch nicht. Denn dafür muss sie 25 Meter im tiefen Wasser schwimmen. Jetzt versuch mal, noch ein Stück weiter zu schwimmen, Conny. Ja, noch ein Stück. Gut, das genügt. Halt dich an der Stange fest. Gut so. Jedes Mal schwimmt Conny nun ein Stückchen weiter. Sie muss nicht mehr über die Schwimmbewegungen nachdenken. Die kommen jetzt ganz automatisch. Sie atmet viel ruhiger und ihre Kraft reicht jetzt auch, um ein größeres Stück zu schwimmen. Vielleicht sogar die ganze Bahn. Schließlich ist es soweit. Conny, willst du es jetzt versuchen? Ja. Okay, schwimm einfach mal los. Ich gehe am Beckenrand nebenher. Ich schwimme los. Gut so, schon 10 Meter. Schwimm ganz ruhig weiter. Du musst noch nicht ganz durchschwimmen. Ja, aber ich kann es. Jetzt hast du schon fast 20 Meter geschafft, Conny. Nur noch ein kleines Stück. Noch 3, 2, 1. Ja! Ich hätte noch viel weiter schwimmen können. Na, dann wollen wir mal sehen, ob du auch noch tauchen kannst. Dazu müssen wir zum Nichtschwimmerbecken rüber. Ja, ist gut. Ich schwimme nur noch zum anderen Rand. Es war gar nicht so schwer für Conny, die 25 Meter zu schwimmen. Wenn man erst einmal etwas kann, braucht man eben nur noch die Ruhe zu bewahren. Und dann geht alles super einfach. Und jetzt hat Conny auch noch jede Menge Puste, um zu tauchen und den Ring vom Beckenboden heraufzuholen. Dann hat sie es geschafft. Schon ein bisschen erschöpft, aber dafür sehr glücklich, nimmt sie ihren Seepferdchenausweis und den Seepferdchenaufnäher vom netten Bademeister entgegen. Die anderen Kinder freuen sich auch, dass Conny es geschafft hat. Conny hat's geschafft! Bitte sehr, Conny. Hier, dein Seepferdchen. Das hast du dir wirklich verdient. Dankeschön. Es hat auch ganz viel Spaß gemacht. Bravo! Bravo, Conny! Super gemacht! Ihrer Mama hat Conny noch gar nicht erzählt, wie gut sie schon schwimmen kann. Und dass sie erreicht hat, was sie sich vorgenommen hat. Mom, Mami, ich hab's. Was hast du, Conny? Ich bin ein Seepferdchen. Ich habe das Seepferdchenabzeichen gemacht. Hier, siehst du? Oh, Conny, das ist ja großartig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin 25 Meter geschwommen. Oh. Einmal durch das ganze Schwimmbecken durch. Und ich hätte noch viel weiter schwimmen können. Und dann bin ich auch noch getaucht und habe einen Gummiring vom Boden heraufgeholt. Mit offenen Augen und ohne die Nase zuzuhalten. Und ich bin sogar vom Beckenrand ins Wasser gesprungen. Na, dann brauchen wir ja jetzt keine Angst mehr zu haben, wenn du allein im Wasser bist. Kommt ihr denn trotzdem mit mir ins Wasser? Oh, Conny, natürlich. Das ist gut. Und dann schwimmen wir zusammen ohne Schwimmflügel. Und wir tauchen. Oh, tauchen? Ich? Ja, Mama, du musst dann auch tauchen. Und jetzt musst du das Seepferdchen auf meinen Badeanzug nähen. Oh, jetzt gleich? Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Also gut. Und so geschieht es. Mama näht Conny das rot-weiße Seepferdchenabzeichen auf ihren rot-weiß gestreiften Badeanzug. Nicht mit der Nähmaschine, sondern mit Nadel und Faden. Das geht dabei nämlich besser und schneller. Und von nun an kann jeder sehen, dass Conny schwimmen und tauchen kann. Denn Conny bleibt in den weiteren Schwimmstunden nicht etwa zu Hause. Nein, das Schwimmen hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie noch oft hingeht. Sie muss nur aufpassen, dass sie nicht zu viel Wasser in die Nase bekommt, weil sie immerzu das Seepferdchenabzeichen angucken muss. Ich gehe immer noch gern schwimmen, besonders im Sommer. Ich tauche auch mit Flossen und Taucherbrille und ich springe jetzt sogar vom Brett. Wenn ich kein Mensch wäre, dann wäre ich bestimmt ein Fisch geworden, sagt Mama immer. Oder aber ich wäre ein Seepferdchen geworden. Das würde mir gefallen. Die sind süß, die Seepferdchen. Aber ich weiß noch mehr, als was beim ersten Kindergartentag passiert und beim Seepferdchenunterricht. Zum Beispiel, was man beim Arzt alles so sehen und hören kann. Warum man da Kopfhörer aufbekommt, was eigentlich ein Stethoskop ist und wieso man beim Arzt auf einem Bein hüpfen muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Probiert gern Neues aus, wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Mit wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ah!